Hören. Teil 2. Du hörst jetzt zwei Gespräche. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen mit einem Kreuz R für richtig, F für falsch. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Lies jetzt die Sätze 7, 8 und 9.